continue here for a few moments here in 2 Corinthians chapter 2. Ich würde heute gerne in 2. Korinther Kapitel 2 ein bisschen weitermachen. This is a beautiful expression of the faithfulness of God here. Das ist ein wunderschöner Ausdruck von der Treue Gottes. There was a man in the Corinthian church who was guilty of failure. Da war ein Mann in der Gemeinde in Korinth, der schuldig war von einfach verschiedenen Versagen. And the church administered discipline to him. Und die Gemeinde hat dann eben Disziplin ausgeübt über ihn. But there came a point when Paul said, you know what, enough is enough. Aber da kam ein Punkt, wo Paulus gesagt hat, also genug ist genug. There was a practical application of discipline. Da war eine praktische Anwendung von Disziplin. Paul said the time, it's time to go on from here, to move on. Aber Paulus hat gesagt, jetzt ist es Zeit, einfach weiterzugehen. Now, isn't it wonderful tonight that God never leaves us in one place? Aber ist es nicht wunderbar heute, dass Gott uns niemals an einem einzigen Platz lässt? But once we've repented, aber wenn wir mal bereut haben, or God has dealt with our hearts, und Gott mit unseren Herzen umgegangen ist, it's time to move on. Es ist Zeit weiterzugehen. So he expresses his desire here for the church to comfort him. Also drückt er hier seinen Wunsch aus, dass die Gemeinde ihn tröstet. In verse 7 of chapter 2 of 2 Corinthians. In 7. Vers von Kapitel 2 von 2. Korinther. Lest this one be swallowed up with too much sorrow. As the last part of the verse says. Damit er nicht in allzu großer Traurigkeit versinkt, im zweiten Teil von dem Vers. And then he says, I encourage you to love him and reaffirm your love for him. Und Vers 8, darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. And he says, because we don't want to be ignorant of the fact that the devil can make us, many people live in this realm of guilt and condemnation. Und weil er will nicht, dass wir einfach unwissend sind darüber, dass der Teufel das machen kann, dass wir einfach nur in Verdammung leben. So he says, for Christ's sake, und deswegen sagt er, um Christi willen, ist ihm vergeben. And move on. Lass ihm vergeben sein und dass er weitergehen kann. So as verse 11 says, we don't want the devil to take advantage of us. Wie in Vers 11 steht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Because we're not ignorant of his devices. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Now saying that, the Apostle Paul in the context here moves on to a real wonderful thing that I want us to see this evening. Und Apostel Paulus geht dann weiter eben zu wirklich wunderbaren Dingen, die ich möchte, dass wir heute am Abend sehen. And in verse 14 it says, now thanks be to God who always leads us into triumph in Christ. Vers 14, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. And through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. You know, life has these times of always, if we're really after God. Also das Leben hat so die Zeiten, wenn wir wirklich Gott nachgehen. God is perfecting us. Dass Gott uns perfekt macht. And failure is not final. Und Versagen ist niemals das Ende. It's always a step. Sondern immer ein Schritt. Because God always sees us perfect. Weil Gott uns immer als perfekt sieht. This is so hard for the natural mind to realize. Das ist so hart, so schwierig für den natürlichen Gedanken zu verstehen. Because when we fail, denn wenn wir versagen, it seems like we haven't triumphed. Schaut es so aus, als hätten wir eben nicht triumphiert. But God says, aber Gott sagt, he always leads us to triumph. Dass er uns immer in den Triumph führt. In Job 26, verse 14. In Hiob 26, Vers 14. We spoke about this morning. Wir haben heute Morgen drüber gesprochen. Job had gone through much in his life. Der Hiob hat viel durchgemacht in seinem Leben. It's hard to evaluate what actually God's plan for having Job be on display before all the angels and what he went through. Es ist schwer, vielleicht wirklich nachzuvollziehen, was Gottes Plan wirklich war, indem das Hiob da einfach so zur Schau gestellt worden ist vor den Engeln. Some people have been a little critical of God about that. Manche Leute haben Gott schon darüber kritisiert. And oftentimes we say, why does this person go through what they're going through? Und manchmal fragen wir uns, warum macht diese Person durch, was sie durchmacht? Maybe it's judgment. Vielleicht ist es ein Richten. Maybe they've been disobedient. Vielleicht sind sie ungehorsam gewesen. Maybe it's what they deserve. Vielleicht ist es das, was sie verdienen. But you know, God doesn't think that way. Aber wisst ihr, Gott denkt nicht so. There's always something to reveal the work of God in a person's life. Es ist immer etwas, das das Werk Gottes in dem Leben eines Menschen gezeigt werden soll. So Job had a number of friends. Also der Hiob hatte einige Freunde, who tried to evaluate him. Die versucht haben, ihn zu evaluieren. But we find that Job says in Job 26, verse 14. Aber wir finden, dass Hiob sagt in Hiob 26, 14. He says, the things that I've gone through in a sense. Er sagt, die Dinge, die ich durchgemacht habe. Indeed, these are the edges of his ways. Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege. The edges of God's ways. Die Enden seiner Gottes Wegen. Now God told Israel in through the psalmist in Psalm 103, verse 7. Und Gott hat Israel im Psalm 103, Vers 7 gesagt. He made known his ways unto Moses and his acts unto Israel. Und er hat seine Wege Moses gezeigt und seine Taten dem Volk Israel. The ways of God. Die Wege Gottes. Job says, I only seen the edges of his ways. Hiob sagt, ich habe nur die Enden seiner Wege gesehen. You and I tonight are a reflection of the edges of God's ways. Und du und ich, wir sind eine Reflexion von den Enden von Gottes Wegen. How our character is developed and how our part in the body is developed. Wie unser Charakter und unser Anteil im Leib sich entwickelt hat, ist ein Geheimnis. Many times to ourselves, oft uns selber gegenüber and to others, und für andere. But oh, how sweet it is. Aber wie süß es ist. In this passage in 2 Corinthians 2, it says here, for we are, in verse 15, we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. In verse 15. 2. Korinther 2, 15. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. God says, listen, there's a you are a reflection of what I'm doing in your life. Gott sagt, hör zu, du bist eine Reflexion von dem, was ich in deinem Leben tue. You've asked God, why is it, you know, how have I come this far? Und du fragst Gott, wie bin ich so weit gekommen? This is my life. Das ist mein Leben. I experience your love. Ich erfahre deine Liebe. There are times when I have cried out to you and there's been no answers. Und da gab es Zeiten, wo ich zu dir gerufen habe und es war keine Antwort da. But you've done things in my life. Aber du hast Dinge in meinem Leben getan. It's made me a real sweet aroma to the body. Die mich zu einem Wohlgeruch für den Leib Christi gemacht haben. Oftentimes I was reading this morning early Andrew Murray. Ich habe heute Morgen von Andrew Murray an article gelesen. By him. Einen Artikel von ihm. And often, you know, I was reading and I was saying, you know what? This man, his touch with God was very special. Und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, dieser Mann, seine Berührung oder ja, sein Leben mit Gott war sehr besonders. Who knows the ways of God in his life? Wer kennt die Wege Gottes in seinem Leben? God says, I showed Moses my ways. Und Gott sagt, ich habe Moses meine Wege gezeigt. My ways were that of mercy. Meine Wege waren die der Barmherzigkeit. Moses understood the mercy of God. Mose hat die Barmherzigkeit Gottes verstanden. He'd killed a man. Er hat einen Mann umgebracht. And then buried him in the sand. Und hat ihn im Sand vergraben. And then when Pharaoh found out, und wie der Pharao das herausgefunden hat, he ran for his life for 40 years. Ist er 40 Jahre lang für sein Leben davongelaufen. He understood what it meant, er hat verstanden, was es bedeutet, to be in a place where God crushed him. In einem Ort zu sein, wo Gott ihn einfach zerdrückt hat. But like Numbers chapter 13, chapter 12 speaks about, also wo, Moses became the meekest man on the face of the earth. 4. Mose 12 sagt, Mose ist der sanftmütigste Mann der Welt geworden. He was so sensitive to God. Er war so sensibel Gott gegenüber. Because the ways of God in his life. Denn die Wege Gottes in seinem Leben. God showed him. Gott hat ihm gezeigt. Deeper aspects of what his life would be in leading Israel. Tiefere Aspekte davon, was sein Leben sein würde, wenn er das Volk Israel führt. So when people came and they complained and murmured. Also Leute sind gekommen und haben sich beschwert. Moses said, "That's okay." Und Moses hat gesagt, das ist in Ordnung. I've been there. Ich kenne das. God will be faithful. Gott wird treu sein. The people, most of the time, responded to that. Meistens haben die Leute auf das gut reagiert. And I was thinking, this word fragrance here. Und ich habe gedacht, dieses Wort Wohlgeruch. What is the fragrance of Christ tonight? Was ist der Wohlgeruch Christi? You know when. When you look at the different spices that were used in Song of Solomon. Wenn du die verschiedenen Gewürze anschaust, die in Hohelied der Liebe verwendet werden. You know, precious spices. Wertvolle Gewürze. Precious fragrances. Wertvolle Gerüche. Usually come through being pressed. Die kommen normalerweise indem etwas zerdrückt und gepresst wird, squeezed, gequetscht. But those are even the most expensive perfumes. Auch die teuersten Parfums are the result of a lot of pressure put on the initial substances. Sind ein Resultat davon, dass viel Druck auf diese ursprünglichen Substanzen ausgewirkt worden ist. Myrrh, which was a beautiful fragrance. Myrrhe, was ein wunderbarer Duft war. Was a very costly and precious ointment. War ein sehr teures und besonderes eine besondere Salbe. It says that in John 19 verse 39. In Johannes 19 Vers 39. That after Jesus' death. Nach dem Tod von Jesus. Nicodemus came with a group of men. Ist Nikodemus gekommen mit einer Gruppe von Männern? And they took the body of Jesus. Und sie haben den Leib von Jesus genommen. And they wrapped him in myrrh and aloe. Und haben es in Myrrhe und Aloe eingewickelt. And they embalmed him. They want with fine linen. Und haben ihn eben damit eingerieben. Isn't it interesting that Jesus in his death? Es ist nicht interessant, der Tod von Jesus. Was wrapped in the sweetest of fragrance. Und er wurde eingerieben und eingewickelt in den süßesten Düften. That's why God says tonight. Und deswegen sagt Gott. He says, for you in verse 15 are to God the fragrance of Christ. Denn ihr, Vers 15 im 2. Korinther. Among those who are being saved. Ihr seid ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. And among those who are perishing. Und unter denen, die verloren werden. There's a contrast there, and he explains it in verse 16. Es gibt einen Unterschied, und das erklärt er in Vers 16. To the one we are the aroma of death leading to death. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode. And to the other aroma of life leading to life. Jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. He says some people. Er sagt manche Leute. Hate with a passion. Hassen mit Leidenschaft. The aroma that you and I give off. Diesen Geruch, den wir eben verbreiten. That aroma of death that brings life. Dieser Aroma des Todes, der Leben bringt. And then there are those who are touched deeply, and the aroma is that of life unto life. Und dann gibt's aber welche, die sehr tief berührt sind, und der Wohlgeruch ist dann von Leben zu Leben. Amy Carmichael, who worked with the little Indian prostitute girls. Die mit diesen kleinen indischen prostituierten Mädchen gearbeitet hat. For the first part of her life. Für den ersten Teil ihres Lebens. She had a great ministry with them. Hatte sie einen großartigen Dienst mit ihnen. And everyone thought, what a beautiful woman. Und alle haben gedacht, was für eine wunderbare Revealing Frau, Christ. Die einfach Christus zeigt. And then she was bedridden for the rest of her life with a great affliction. Und dann musste sie aber den Rest ihres Lebens im Bett bleiben, weil sie ein großes Leiden hatte. What a waste. Was eine Verschwendung. The beauty's gone. Die Schönheit ist weg. No longer is there an aroma. Gibt's keinen Wohlgeruch mehr. These little girls used to take them out of these brothels. Und sie hat diese kleinen Mädchen aus diesen Bordellen herausgeholt. And she used to love them and care for them and teach them about Jesus and lead them to Christ. Sie hat sie geliebt und sich um sie gekümmert und sie gelehrt über Jesus Christus. Her fame became great in the West. Sie ist sehr bekannt geworden im Westen. And then when she had this, when this affliction happened to her body. Aber wie sie dann dieses Leiden bekommen hat. Rather than going back home. Anstatt nach Hause zu fahren. She stayed in the mission field. Blieb sie am Missionsfeld. And you know what? Then became a crushing of her life. Und dann kam ein Zerbrechen ihres Lebens. And for the next number of years. Und für die nächsten paar Jahre. Unable to minister openly. Unfähig, in der Öffentlichkeit zu dienen, she began to write. Hat sie begonnen zu schreiben. She wrote a book called If. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Wenn. And in it she describes, und da drinnen beschreibt sie, what the crushing happened in her life. Wie dieses Zerbrechen in ihrem Leben passiert ist. Oh, she wanted to be with those children. Sie wollte so gern mit diesen Kindern oh, sein. She wanted to minister. Sie wollte einfach dienen. Aber Gott sagte, ich habe etwas Größeres für dich zu tun. Aber Gott hat gesagt, ich habe was Größeres für dich zu tun. Ich möchte jetzt, dass du allein bist mit mir. Und Gott hat ein Zerbrechen bewirkt in ihrem Leben. Und von dem hat ihr Dienst die ganze Welt erreicht. Mengen von Leuten haben gelesen. Und dieser Wohlgeruch, der groß geschienen hat am Anfang, am ersten Teil ihres Lebens, wurde dann noch größer im letzten Teil ihres Lebens. Gott sagt, was ich habe, ist ein Plan für dein Leben. Und Gott sagt, du musst mir einfach vertrauen. Job says, I've trusted you. Hiob sagt, ich habe dir vertraut. And you've showed me the edges of your ways. Und du hast mir die Enden deiner Wege gezeigt. I don't know all the things. Ich weiß nicht alle Dinge. I don't know what's going on. Ich weiß nicht, was los ist. But one thing came out of Job. Aber eines ist aus Hiob herausgekommen. Instead of cursing God, anstatt dass er Gott verflucht hat, like his wife recommended him to do, wie ihm seine Frau empfohlen hat, instead of blaming God, anstatt dass er Gott angeschuldigt hat, instead of being disappointed with God, anstatt enttäuscht zu sein mit Gott. And bitter and resentful. Und bitter. Instead it came out at the end of his life. Anstattdessen kam am Ende seines Lebens heraus. To produce the sweet fragrance. Einfach diesen Wohlgeruch zu produzieren. In Job 23. In Hiob 23. He describes how I look for God on the right hand. Da ist es beschrieben. Ich habe Gott auf der rechten Seite gesucht und er war nicht dort. Ich habe auf der linken Seite geschaut und konnte ihn nicht finden. Ich habe dich gesucht. Du warst nicht da. Ich habe hinter mir geschaut. Du warst nicht da. But he said, I clung to you. Aber er hat gesagt, ich habe mich angehalten. And he says, I know this. Und ich weiß das. I will come forth. Ich werde hervorkommen as fine gold. Als feines Gold. And he did. Und das war so. Everything that he lost in the first part of his life, alles, was er im ersten Teil seines Lebens verloren hat, God gave him double. Gott hat ihm das Doppelt zurückgegeben. The point tonight is this. Und der Punkt, den ich machen möchte heute, ist der, Jesus said, listen. Jesus sagt, hör zu. In John 14, verse 6, Johannes 14, Vers 6, I am the way, ich bin der Weg, the truth, die Wahrheit and the life. Und das Leben. We're all in a process of growing here tonight. Wir sind alle in einem Wachstumsprozess. God's ways, Gottes Wege, to bring stability in our faith, Stabilität in unseren Glauben zu bringen. We talked about this morning, James chapter 1, wie wir heute Morgen besprochen verses haben, 1 through 8, Jakobus 1, God says, I don't want you going back and forth, believing me one day and then not believing me the next. Ich möchte nicht, dass ihr da hin und her geht ständig und mir einen Tag glaubt und am nächsten Tag wieder nicht. If things go your way, then yes, God is a God that answers your faith. Wenn die Dinge so sind, wie du sie willst, dann sagst du, ja, Gott ist ein Gott, der meinen Glauben beantwortet. Aber Gott möchte, dass wir stabil so sind. My ways will test you, meine Wege werden dich testen, to bring stability. Um Stabilität zu bringen. Sometimes I may not answer as quickly as you like. Manchmal antworte ich vielleicht nicht so schnell, wie du es gerne but hättest. Wait on me, aber warte auf mich. And see if I'm not faithful. Und schau, ob ich nicht treu bin. And when that area of my life is stabilized, und wenn dieses Gebiet meines Lebens stabilisiert ist, dann lässt es diesen Wohlgeruch frei. Say, you know what? Und Leute sagen, weißt there's du was? Something about that person. Da ist irgendwas mit dieser Person. They know God. Die kennen einfach Gott. They've seen his ways. Sie haben seine Wege gesehen. Then there's, in conclusion, there's a number of things like the learning how to love the brethren. Und jetzt im Abschluss sind einige Dinge einfach, wie wir die Brüder lieben können. There's one missionary we had. Ein Missionar, den wir hatten. He spent 5 years in one country. Er hatte 5 Jahre in einem Land verbracht. Seemed to have a great ministry. Und es sah so aus, dass er einen großartigen Dienst hatte. He came back home. Er kam nach Hause. And all of a sudden, und plötzlich, he lives all alone. Hat er ganz allein gelebt. No friends. Keine Freunde. Collects government money. Nimmt also vom Staat Geld. And doesn't want to talk to anybody. Und möchte mit niemandem sprechen. Something happened. Irgendwas ist da passiert. He despises all of his friends. Er verachtet alle seine Freunde. And yet one day he was in a place where he was a friend to many people. Und doch eines Tages war er mal in einem Stadium, wo er vielen Leuten geholfen hat. There's a lot of people in this life who es gibt viele Leute in diesem Leben, refuse to be friendly. Die sich weigern, freundlich zu sein. Do not understand loving the brethren. Die es nicht verstehen, was es heißt, die Brüder zu lieben. God says, I want to stabilize that area. Und Gott sagt, ich möchte dieses Gebiet stabilisieren. To lay your life down. Dass du dein Leben niederlegst. As 1 Corinthians 13 says. Wie 1. Korinther 13 sagt. Last, but and I think very important. Und zuletzt, und ich glaube sehr wichtig. Is this purification of our thought life. Ist diese Reinigung von unserem Gedankenleben. God says in Isaiah 26 verse 3. Gott sagt in Jesaja 26, Vers 3. My way, mein Weg. I will keep you in perfect peace. Ich werde dich in perfekten Frieden halten. When your mind is stayed on me. Wenn deine Gesinnung an mir ist. When you trust me. Wenn du mir vertraust. Oh, you know, the 90% of our problems is because we think wrong. 90% unserer Probleme sind nur da, weil wir einfach falsch denken. Sometimes we stink. Manchmal stinken wir sogar. In our aroma. In unserem Geruch. Because we are not thinking with God. Weil wir nicht mit Gott denken. But he says we are either a smell, aroma unto death, or to others the aroma of life leading to life. In verse 16. Aber Vers 16 im 2. Korinther sagt, Corinthians 2. Dass diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. So tonight, also Father, heute Abend, we thank you, Vater, wir danken dir, that we have touched the edges of your ways. Dass wir die Enden deiner Wege berührt haben. Father, we thank you that you are perfecting us. Und Vater, wir danken dir, dass du uns perfekt machst. Father, that you always cause us to triumph in Christ Jesus. Vater, dass du uns immer zum Sieg führst in Christus Jesus. That you've given us such a purpose in life. Und dass du uns so einen Zweck im Leben gegeben hast. Bless now, we thank you in Jesus' precious name. Segne jetzt. Wir danken dir in Jesu kostbaren Namen. Amen. Thank you.